Gabelbissen, der Podcast von Twiesers Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zur Folge 33 des Gabelbissen Podcasts. In der heutigen Folge geht's regelrecht um die Wurst. Wir werden eine klassische Wiener Institution uns mal genauer anschauen. Ja, und eigentlich wollte ich die Sendung ja schon vor langer, langer Zeit bringen, also vor langer Zeit schon am Anfang des Podcasts bringen. Doch mangels passenden Rezept habe ich es dann immer mehr hinausgeschoben. Es wird in der heutigen Folge somit kein klassisches österreichisches Rezept geben, das man überall bekommt, sondern wir verwenden in diesem Rezept eine klassische österreichische Zutat, und das Besondere an dem Rezept ist, das habe ich mir ausgedacht, und ja, ich habe es dann natürlich schon des Öfteren gekocht oder gemacht, sagen wir mal so, und wir haben das eigentlich als sehr gut empfunden. Dann habe ich mir gedacht, nehme ich das doch gleich für die Würstelfolge. Und in der heutigen Sendung wollen wir uns mal den klassischen Wiener Würstelstand mit seinen ganzen Gerichten genauer anschauen. Ja, was ist denn jetzt so ein klassischer Würstelstand? Die darf man natürlich nicht vergleichen mit irgendeiner Imbissbude, einer Pommesbude etc. Denn dort gibt's keine Pommes, keine Pizza, keine Asianudeln und keinen Döner, Dürüm oder sonstiges. Wie man es erwartet, dort gibt's Wurst, Würstel in verschiedensten Varianten. Man sagt, so ein klassischer Stand in Wien hat so im Schnitt 6 bis 8 Sorten verschiedene Würstel. Also das ist durchaus respektabel, würde ich mal sagen. Natürlich gibt es nicht nur Würstel, sondern ja, eine Beilage wäre ja auch nicht so schlecht. Und darum kann man sich dazu auch noch ein eingelegtes Gemüse nehmen. Das wären zum Beispiel Essiggurkel oder Ölpfefferone. Ja, wenn man möchte, gegen Aufpreis bekommt man auch noch Krähen. Ja, und Getränke gibt es natürlich auch, alkoholfrei und alkoholisch. Und immer dabei ist Senf, da kann man wählen zwischen scharf und süß. Und Brot oder Gebäck. Also ein Stück Brot oder ein Stück Gebäck ist im Preis des Würstels immer inkludiert. Und woher kommen die jetzt? Die kommen von, wie soll man sagen, speziellen Garküchen aus den Vorstädten von Wien oder aus den Praterauen. Und die hatten etwas ganz Besonderes, und zwar durften die jetzt ähnlich wie der Branntweiner auch außerhalb der Sperrstunde geöffnet haben. Sprich, die durften länger als jetzt, sagen wir mal, 22 Uhr geöffnet haben und ihre Waren anbieten. Und das ist auch heute noch so. Der Würstelstand hat wirklich bis ganz spät in die Nacht rein offen. Und dadurch ist er natürlich sehr beliebt bei den Nachtschwärmern, wenn man zum Beispiel mal am Abend gescheit unterwegs ist, und da bekommt man um 3 in der Früh mal Lust, was zu essen. Wo geht man da am besten hin? Zum Würstelstand. Und da treffen sich dann wirklich alle, wie soll man sagen, sozialen Schichten. Ist wirklich bunt gemischt. Man hat irgendwelche Arbeiter dort, die vielleicht eine Nacht arbeiten müssen. Man hat Ballgeher dort, man hat Discogeher dort. Also wirklich bunt durchgemischt. Und bei den Würstlern kann man sogar noch zwischen 2 Arten unterscheiden. Da gibt es mal die einen, die reden extrem viel. Die erzählen den neuesten Tratsch aus dem Grätzl, sprich aus der Region, wo der Würstelstand steht. Man diskutiert mit ihnen über Innenpolitisches, über Außenpolitik, ja, über Gott und die Welt. Und dann gibt es auch die, wie soll man sagen, die Schweigsamen. Die kennen ihren Würstelstand innen auswendig und beschränken die Sprecherei auf das wirklich Notwendigste. Die wollen vielleicht mal wissen, mal ist ein Brot dazu oder ein Semmel, welcher Senf darf sein, etc. Und woher kommt denn die Idee zu diesen damaligen Garküchen? Und die Idee war eigentlich eine ganz gute, muss man sagen, denn man wollte den Kriegsinvaliden es ermöglichen, dass sie ein regelmäßiges Einkommen haben. Denn ja, wenn man Kriegsinvalide ist, kann man halt nicht mehr vielleicht in Betrieb arbeiten, in einem Bauunternehmen etc. Und die waren halt wirklich arm dran, und da kam man eben die Idee, dass sie sowas aufmachen dürfen. Und diese Garküchen erfreuten sich relativ rasch sehr, sehr großer Beliebtheit, und somit hat sich von den Vorstädten bis in die Innenstadt hin, wie soll man sagen, ausgedehnt. Und das war eigentlich damals, wenn man es jetzt so sieht, Fast Food, und das hat es dann schon lange vor McDonald's und Co. gegeben. Ich würde mal sagen, gehen wir mal zu den verschiedenen Wurstsorten und Gerichten, die ich bei so einem Würstler bekomme, über. Fangen wir bei dem klassischsten an, dem Frankfurter Würstel oder in Deutschland besser bekannt als Wiener Würstel und der Spezialart Sacher Würstel. Und die Frankfurter sind eigentlich eine ganz lang bekannte Wurst. Sie zählen zu den Brühwürsten und haben ein ganz ein feines Bret, das aus Schwein und Rind besteht. Und dazu sind sie dann auch noch leicht geräuchert. Ja, und so ein Würstel kommt nie allein, das gibt's immer im Paar. Man, wem das zu viel ist, der kann natürlich auch weniger bestellen und dann würde man vom Einspänner sprechen. Sprich, wenn ich einen Einspänner Frankfurter bestelle, kriege ich nur eine Wurst. Würde ich Frankfurter bestellen, bekomme ich klassischerweise ein Paar. Über die genaue Herkunft von dem Frankfurter wird, wie könnte es auch anders sein, gestritten. In der Frankfurter Region kennt man Würstel dieser Art eigentlich schon länger. Und angeblich sollen die bereits seit Ende des 18. Jahrhunderts bekannt sein. Doch in Österreich gilt für unsere Frankfurter Würstler als eigentliche Erfinder Johann Georg Lahner. Lahner war eigentlich ein Deutscher, der aus dem Frankfurter Raum nach Wien gezogen ist. Und dort hat er, so sagt man, und sagt die Familie Lahner in ihren Familienmemoiren, am 15. Mai 1805 das erste Mal Frankfurter bei ihm in der Fleischerei angeboten. Eine Gedenktafel gibt es übrigens heute noch. Wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste man die Fleischerei im 7. Bezirk von Wien finden. Wenn es genau interessiert und wer vielleicht auch noch Geocacher ist, der findet dann passende Links dazu in den Shownotes der aktuellen Sendung. Warum sagt Lahner, dass er die Frankfurter erfunden hatte? Denn im Gegensatz zu den damaligen Würsten in Deutschland bestanden seine aus einer Mischung von Rind- und Schweinefleisch. Und das war in Deutschland damals verboten. Denn zu jener Zeit konnte man nur Fleischer sein für Rind oder für Schwein. Und das war in Österreich aber nicht so. Hier konnte man beide Tiere verarbeiten und schlachten. Und so sagt die Familie Lahner, dass man es eben bei ihnen erfunden hat. Und der Name, warum man in Österreich Frankfurter sagt und in Deutschland Wiener, ist meines Erachtens irgendwie klar. Denn aus unserer Sicht hat sich ein Frankfurter in Wien erfunden und aus Sicht der Deutschen hat man es in Wien erfunden. Und von daher würde ich mir erklären, kommen die unterschiedlichen Bezeichnungen. Ja, so ein Frankfurter hat übrigens im Schnitt ein Gewicht von 50 bis 70 Gramm. Und jetzt kommen wir auch somit zum Sacherwürstel, denn das ist größer. Ein Sacherwürstel hat im Schnitt so 85 bis 90 Gramm bei gleicher Dicke wie das Frankfurter. Und dadurch ergibt sich, dass die relativ lang sind und ein Stück Würstel kommt somit auf eine Länge von 25 cm. Und in Wien gibt es eigentlich nur eine einzige Fleischerei, die Würstel unter diesem Namen produzieren darf. Weil es gibt schon mehr, die machen, die eben diese 25 cm mit dem bereits genannten Gewicht haben, nur die dürfen es nicht Sacherwürstel nennen. Ja, und für alle Ballgeher nur zur Information, wer am Opernball geht und dort vielleicht ein bisschen mehr für ein paar Würstel zahlt, braucht nicht denken, oh, da kriege ich nur Frankfurter. Nein, da gibt es natürlich Sacherwürstel. Und vor den Frankfurtern und Sachern gibt es auch noch eine spezielle Abart. Das wären die Meraner Würstel. Die sind im Endeffekt vom Brät her ähnlich, nur gibt es da drin zusätzlich noch Schinkenstücke. Kommen wir zur nächsten klassischen Wurst des Standels, der Burenwurst oder auch Klobasse genannt. Wie gesagt, das ist auch etwas Klassisches und das kennt man in Österreich eigentlich seit so circa 19. Jahrhundert. Und das Ganze setzt sich aus einem Bret von Schweinefleisch, Speck und Salzstoß zusammen. Kurz zur Erklärung, Salzstoß, da spricht man ja aus einem Mehl aus Schlachtresten. Da zählen zum Beispiel jetzt Sehnen dazu oder jetzt nicht so hochwertiges Fleisch und Salz. Das Ganze wird eben zusammen gemahlen und vermischt. Das kommt in die Wurst hinein. Ich kann verstehen, wenn jetzt der eine oder andere von euch skeptisch ist, aber es tut dem Produkt selbst jetzt nicht so viel an, weil der Anteil relativ gering ist. Ich glaube, maximal dürfen es bei der Bohnenwurst um die 20% sein. Und es gibt übrigens auch zwischen Bohnenwurst und Klobase einen Unterschied. Die Bohnenwurst ist eine, wie soll man sagen, ein eigenständiges Würstel mit einer speziell definierten Länge. Die Klobase hingegen ist eigentlich so eine Art Meterware. Das war früher Standard bei den Würsteln. Und da hat man gesagt, okay, ich hätte gern bitte 10 Decker davon. Und der hat einem das runtergeschnitten. Heutzutage bekommt man eben die ganze Wurst. Also keine Meterware mehr, sondern eine eher kleinere. Wobei, klein, sie ist schon groß. Der Name Klobase kommt übrigens aus dem Tschechischen. Nur dort ist es eine andere Wurst, als wir das kennen. Und zwar versteht man dort eine klassische Bratwurst. Woher das Bohnenwurst jetzt kommt, das kann man eher nicht so genau sagen. Da gibt es ein paar Vermutungen. Auf der einen Seite könnte es aus der westgermanischen Sprache stammen. Da war es so eine Art Bezeichnung Bauernwurst, dass es von daher kommt, vermutet man. Eine andere Theorie sagt, dass das Ganze von den Buren aus Südafrika kommen soll. Denn zu Zeiten der Burenkriege wurde die Bohnenwurst in Wien populär. Tja, ob es jetzt wirklich von denen kommt, ja, ich kann mir es ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen, aber möglich ist es ja. Ja, und dann gibt es noch eine andere Theorie und die besagt, dass der Name aus den Niederlanden kommt und davon der Böhrewors. Ja, kann sein. Da muss sich wirklich jeder wieder mal selbst einen Reim darauf bilden. Ja, und eines ist übrigens bei der Bohnenwurst ganz wichtig, die wird niemals gebraten, immer nur gesotten, also gekocht im warmen Wasser. Ein weiterer Klassiker wäre die Käsekreiner. Und die wurde erfunden im Jahr 1971 in Oberösterreich, ist eine leicht geräucherte Brühwurst. Das Brät besteht aus so 80-90% Schweinefleisch und 10-20% Käse. Hier wird meistens Emmentaler genommen, da der einfach eine andere Härte hat, als zum Beispiel sein Gouda und vor allem im Geschmack um einiges mehr zu bieten hat. Gibt aber vom Käsekreiner auch andere Varianten, wie wo Mozzarella drinnen ist und auch ein paar andere Käsesorten. Der Käsekreiner ist eigentlich eine Abart, wie man vermuten könnte, von der Kreinerwurst und die stammt aus der Krain, was früher mal zu Österreich gehört hat, zu Zeiten der Monarchie, heute aber in Slowenien liegt. Und da gab es auch mal, ich glaube, das ist jetzt schon 2 Jahre her, eine Streiterei, ob der Käsekreiner noch Käsekreiner genannt werden darf, weil wir wissen ja, in der EU gibt es geschützte Produkte, die regionsspezifisch sind und ja, da gab es ein bisschen hin und her. Im Endeffekt hat man sich aber darauf geeinigt, dass der Käsekreiner weiterhin Käsekreiner sein darf. Ja, und das Brät von dieser Kreinerwurst setzt sich übrigens aus Schwein, Rind, Speck, Knoblauch und Pfeffer zusammen. Also ihr seht, durchaus eine sehr würzige Wurst und so ist es auch beim Käsekreiner. Und die werden primär gegrillt, manche mögen es gekocht, ich würde es nicht so essen, weil gegrillt schmeckt es einfach am besten. Oder auch gebraten in der Pfanne ist natürlich auch sehr, sehr gut. Und das Ganze ist aber ein bisschen eine Kunst, denn man darf es nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam grillen. Man muss einen gewissen Mittelweg finden, denn Ziel wäre es, dass die Haut der Käsekreiner leicht aufplatzt, der Käse austritt, Blasen wirft und so eine Art Kruste um die Wursthaut bildet. Und das mit dem Geräucherten ergibt einen absolut herrlichen Geschmack. Für mich ist Käsekreiner eigentlich eine der liebsten Würstelsorten, die man so bekommt. Ja, noch ein kleiner Side-Fact am Rande. Auch in Australien und Neuseeland kennt man übrigens die Käsekreiner und die sind dort bekannt und beliebt, aber unter einem anderen Namen und zwar unter Cheese Kransky. Kommen wir zur weiteren Wurst, da hätten wir die Debreziner. Diese sind ähnlich jetzt, muss man sagen, dem Frankfurter Würsteln, also von der Größe her. Man bekommt sie immer paarweise. wesentliche Unterschiede sind einmal, dass die Fleischzusammensetzung, also das Ganze ist, das Brät ist gröber und es wird gewürzt mit Paprika. Ja, und da gibt es dann halt von mild bis scharf eigentlich alle Varianten. Die Debreziner werden auch leicht geräuchert und man kocht sie immer. Es wird also nie gebraten, die werden immer gekocht. Namensgebend war übrigens die Stadt Debrecin in Ungarn, aber sie wurden nicht dort erfunden, sondern der Erfinder hat einfach der Stadt zu Ehren die Würstel so genannt. In Ungarn sind die übrigens auch sehr beliebt als Beigabe. Man findet die in verschiedensten Gerichten, wie zum Beispiel einem Debreciner Gulasch oder auch bei anderen Eintöpfen, wo man halt eher gerne einen rauchigen, kräftigeren Geschmack haben möchte. Man kennt auch zwei Arten, welche die ein bisschen länger dafür dünner sind. Die sind in der Regel immer die schärferen und die dickeren, kürzeren sind halt ein bisschen milder. Und beim Debreciner bekommt man auch eine spezielle Variante, und zwar den Debreciner Langosch. Und das ist einfach so eine Debreciner Wurst in einen Langoschteig, das ist Germteig eingewickelt und das Ganze wird dann herausgebacken. Eine weitere und von mir ebenfalls sehr, sehr geschätzte Wurstart wären die Waldviertler. Die ist jetzt, ich sage einmal, ähnlich einer Burenwurst, nur dass das Brät viel feiner ist und aus einer Mischung von feinem Brät und festem Fleisch besteht. Im Gegensatz zur Burenwurst gibt es da drin aber nicht diesen Salzstoß, den findet man nicht im Waldviertler. Die Haut beim Waldviertler ist auch ein bisschen dicker und die werden stark geräuchert. Dadurch hat man eine eher dunkle, fast schon schwarze Wursthaut. Und die haben dadurch einen exzellent herzhaften Geschmack. Der ist einfach wunderbar rauchig mit dem feinen Fleisch. Das ist wirklich super. In der Regel werden auch die gekocht. Man kann sie aber auch braten. Wäre bei denen kein Problem. Waldviertler werden auch gerne als Beigabe zu Eintopf oder Erdäpfelgulasch verwendet, wo man einfach ein bisschen so einen geräucherten Geschmack haben möchte und ein bisschen Wurst drinnen haben. Der Name stammt natürlich, wie man vermutet, aus der Region. Es ist aber nicht eindeutig, dass die Würstel auch dort erfunden wurden. Also das kann man heutzutage nicht mehr so genau sagen. Ja, weiters im Programm wären auch Bratwurst. Die ist eigentlich in ganz Österreich verbreitet und die wurde ursprünglich beim Sautanz gemacht und auch gleich frisch an dem Tag verzehrt. Ja, und das Wort, ich glaube, es wurde eh schon in anderen Podcasts erwähnt, aber man kann es nicht oft genug sagen, stammt nicht vom Braten, weil man die Wurst wird ja immer gebraten, gegrillt. Nein, der Name Bratwurst kommt vom Bret. Das stammt wiederum vom althochdeutschen Brato und das bedeutet übersetzt nichts anderes als Muskelfleisch. In Deutschland gibt es von der Bratwurst wirklich etliche Varianten. Also wenn man da in einschlägigen Medien liest, in Fachbüchern auch liest, Deutschland bietet eine Hülle und Fülle an regional typischen Bratwurstarten. Das hat man bei uns nicht. Bei uns ist es eher so, es gibt halt beim Brät verschiedene Familienrezepte, aber im Endeffekt sind sich die alle sehr ähnlich. Kommen wir mal zu einem Gericht. Da wäre auch das Berner Würstel bei einigen Würsteln erhältlich. Und der Name würde jetzt vermuten, dass das Ganze irgendwie aus der Schweiz, aus Bern stammt. Aber eigentlich wurde das Gericht in Zell am See erfunden und hat nichts mit der Stadt Bern zu tun. Das Ganze stammt vom Erfinder Erich Berner Senior und der war Koch eben in Zell am See. Das dürfte so 1950 herum entwickelt worden sein. Er wollte nämlich ein schnelles Essen, da er den größten Männerchor Salzburgs immer wieder zu Gast hatte. Ja, und da musste er einfach schnell essen am Tisch. Und da hatte er eben die Idee, dass man einen Frankfurter hernimmt, das in der Mitte aufschneidet, einen Streifen Käse reingibt und das Ganze dann im Anschluss mit Speck umwickelt und schön langsam rausbrät. Heutzutage isst man das gerne mit Pommes und Zwiebelsenf. Damals wurde das klassisch mit einem Boostersalat und Brot serviert. Bei nicht allzu vielen Ständen erhält man auch einen Bosner. Den Bosner findet man primär in Oberösterreich und Salzburg, Wien, wie gesagt, eher selten. Und das Ganze wurde auch in so sagt man, in Salzburg erfunden, und zwar von dem Bulgaren Zanko Todorov. Und was ist denn das jetzt eigentlich, Bosna? Das ist auf der einen Seite mal ein aufgeschnittenes Weißbrotweckerl, also ein längliches Weißbrotweckerl. Und das Ganze kommt dann einige Bratwurst hinein und dann wird das mit geschnittenem Zwiebel, Curry und Senf garniert. Von der Form her würde ich sagen, erinnert sehr stark an den US-Hotdog. Und ich persönlich mag es, weil ich einfach ein großer Fan vom Currypulver bin. Wie gesagt, in Wien gibt es das leider viel zu selten. Ach ja, und der eigentliche Name wäre eigentlich Nadanitza, aber irgendwie hat sich das damals in Salzburg niemand merken können. Und so hat man das kurzerhand Bosna genannt. Und Sprachforscher sagen heutzutage, das kam deswegen, da man zu der Zeit stark und scharf gewürzte Speisen eben mit Bosnien verbunden hat. Und ich habe vorher den Hotdog erwähnt, den gibt es auch bei uns. Nur ist der jetzt nicht so, wie man es eben aus den USA kennt. Österreich wird der Bosna ja anders gemacht. Und zwar kommt auch hier ein längliches Weißbrotweckerl zum Einsatz. Da wird eine Ecke abgeschnitten. Das Ganze kommt dann auf so eine Art Hitzestachel, damit das Weißbrot innen ein bisschen knusprig wird. Und als Füllung kann man dann einfach eine Wurst wählen, die der Würstel so anbietet. Das ist dann wirklich frei. Es kann eine Bratwurst sein, Käsekreiner, Debreciner, was man möchte. Dazu gibt es dann Ketchup und Senf. Ja, und das wäre dann eben unsere Variante des Hotdog. Ja, und ein Gericht gibt es noch. Und zwar den Leberkäse oder manchmal auch Pferdeleberkäse. Denn Leberkäse zählt klassischerweise auch zu den Brühwürsten. Hat ja nicht die typische Form, die wir von der Brühwurst kennen, erinnert eher so an eine Terrine, zählt aber zu den Brühwürsten. Früher war da wirklich mal Leber drinnen, heutzutage findet man davon eigentlich überhaupt keine Spur. Das ist nicht mehr üblich. Leberkäse selbst ist eigentlich in Österreich und Teilen von Deutschland sehr bekannt. Ja, und eine spezielle Variante davon wäre eben der Pferdeleberkäse. Den findet man nur noch ganz, ganz selten. Und wenn man ihn mal sieht, kann ich ihn wirklich nur empfehlen, denn der ist einfach viel, viel aromatischer im Geschmack als jetzt normaler Schweinsleberkäse. Ja, und serviert wird der Ganze eigentlich als dicke Schnitte. Entweder innerhalb der Semmel oder einfach mit einer Scheibe Brot. Und jetzt möchte ich mal mit euch zu einem eher neuen Teil des Gabelbissen-Podcasts kommen, weil sie sich einfach zu diesem Thema wunderbar anbietet. Und zwar möchte ich mal ein bisschen Sprachkunde oder Vokabeltraining machen. Denn am Wiener Würstelstand gibt es mehr oder weniger eine eigene Sprache, also einen eigenen Dialekt, wie man gewisse Sachen bezeichnen kann. Wer will, kann mal so probieren zu bestellen. Es gibt noch einige, die es verstehen, aber leider viel zu wenige. Fangen wir mal an. Da hätten wir zunächst mal den Bugel. Der Bugel ist ein Scherz und Brot, wie man in Österreich sagen würde, oder Brotanschnitt. Ja, und zum Bogel könnte man sich zum Beispiel eine Eitrige bestellen. Eitrige, darunter versteht man den Käsekreiner. Wer es nicht so deftig mag, bestellt einfach ein paar Glotte. Darunter versteht man ein paar Frankfurter. Und wenn man vielleicht noch ein bisschen was dazu haben möchte, könnte man auch ein Krokodil bestellen. Ja, und darunter versteht man übrigens eine Essiggurke. Wer jetzt nicht so der Fan von Gurken ist, kann ein paar Motenkugeln dazu nehmen. Klingt vielleicht jetzt komisch, ist aber nichts anderes als Perlzwiebel. Wer es eher anders haben möchte, könnte auch eine grüne Mamba bestellen. Das wären zum Beispiel die milden Pfefferonen. Wer es eher schärfer haben will, der nimmt ein sogenanntes Arschpfeiferl. Und das wären dann die scharfen Pfefferone. Wer jetzt die anderen Würste jetzt nicht so mag, der sagt halt, er hätte gerne eine Hase oder ein Burenheidl. Darunter versteht man die Burenwurst. Und egal welche Wurst man nimmt, man kann dazu auf der einen Seite einen scharfen nehmen, das wäre ein scharfer Senf. Darf man sich aber nicht etwas wirklich Scharfes vorstellen, das wäre der in Österreich sehr beliebte und bekannte Estragon. Das ist im Gegensatz zum süßen Senf, einfach ein bisschen aromatischer und hat wirklich eine ganz dezente Schärfe. Ist aber kein Problem, wenn das auch Leute essen, die es nicht so gern scharf haben möchten. Aber wer den wirklich überhaupt nicht will, der nimmt einen Sirsen dazu, denn das wäre der süße Senf. Und da wird in Österreich klassischerweise ein Kremser Senf serviert. Und der ist ja, ich sage einmal, ähnlich dem, was man als bayerischen Weißwurstsenf kennt. Wer es durstig ist, der kann ein Hüsen dazu bestellen. Hüsen wäre einfach eine Flasche Bier, unabhängig von der Marke jetzt. Ja, wer jetzt aber keine Flasche will, der bestellt einfach ein Blechweckerl. Darunter versteht man dann das Bier aus der Dose. Tja, und in Wien gibt es dann noch eine ganz, ganz spezielle Variante, und zwar das 16er Blech. Und das wäre Dosenbier aus der Brauerei Ottakring. Und die 16 kommt daher, der Ottakring der 16. Bezirk von Wien ist. Also wenn ihr mal zum Würstelstand kommt, probiert einmal, ob ihr euch versteht, wenn ihr Folgendes bestellt. Ich hätte bitte gerne eine Eitrige mit einem Bugel, einem Scharfen dazu und geben Sie mir ein 16er Blech bitte auch noch. Manche würden es verstehen. Ich weiß nicht, ob es alle können, aber probieren kann man es ja mal. So, und nach der Sprachkunde würde ich vorschlagen, kommen wir mal zum Rezeptteil. Und dem möchte ich mal beginnen mit der richtigen Zubereitung der Würste. Fangen wir mal mit jenen an, die man in heißem Wasser zubereitet. Das wären Frankfurter, Debreciner, Burenwurst oder Waldviertler. Und die werden wirklich nur im heißen Wasser gegart und das darf nicht kochen. Wenn es kocht, neigen Würste dazu zu platzen. Da spricht man dann von der Fledermaus. Und das will man nicht haben. Eine Wurst, Würstel, das muss ganz bleiben. Am besten man macht so, man stellt in einen Topf Wasser aufs Herd, lasst das Ganze einmal aufkochen, dreht die Platte auf Null, Würstel rein, Deckel drauf, einige Minuten ziehen lassen. Und dann gibt es übrigens noch einen kleinen Geschmackstipp. Damit die Würstel beim Garen nicht irgendwie zu viel Geschmack verlieren, kann man das auf drei Arten umgehen. Man kann auf der einen Seite ein Würstel opfern, sprich man schneidet eins auf, gibt das Ganze rein, damit es den Geschmack abgibt, das Wasser somit gesättigt wird und dann verlieren die anderen, die restlichen Würstel, nicht so stark Geschmack. Wenn du das nicht machen möchtest, kann alternativ auch Salz oder einfach Brühwürfel reingeben. Ja, und der Käsegräner oder auch Waldviertel und die Bratwurst, ja, die werden klassischerweise in der Pfanne oder am Grill bei wenig Hitze durchgegart, immer wieder gewendet. Und dann kurz vor Schluss wird die Temperatur nochmal erhöht, damit wir eine schöne Kruste bekommen. Ja, und jetzt komme ich dann zum Rezept, das ich vorher schon erwähnt habe. Und zwar wären das Waldviertler im Schlafrock. Und für zwei Portionen benötigen wir eine Packung Blätterteig, zwei Stück Waldviertler, 400 Gramm Sauerkraut, drei Wacholderbeeren, zwei getrocknete Lorbeerblätter, so circa 3/8 Liter Brühe, 4 Esslöffel Zucker, 3 Esslöffel Einbrenn und zu guter Letzt 120 Gramm Bergkäse. Im ersten Schritt müssen wir das Kraut einmal auspressen, unser Sauerkraut, damit das Ganze ein bisschen milder wird. Im Anschluss, wenn wir es ausgepresst haben, würde ich das Ganze klein schneiden, also nicht im Großen behalten, weil das isst sich dann im Anschluss leichter. Das geben wir dann in einen Topf und kochen das Ganze mit Brühe, den Wacholderbeeren und den Lorbeerblättern auf und lassen es dann bei milder Hitze so circa 20 Minuten köcheln. Wenn das Ganze die Zeit vergangen ist, kommen dann der Zucker dazu, lassen das Ganze einmal leicht aufkochen und dann kommt noch zu guter Letzt die Einbrenn hinein. Und da ist es dann wichtig, dass wir das auch aufkochen lassen, denn wenn wir das nicht tun, haben wir das Problem, dass das Ganze ein bisschen zu mehlig schmeckt. Ja, jetzt ist es an der Zeit, dass wir das Backrohr vorheizen und zwar auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Und während es so vor sich hinwärmt, kann unser Sauerkraut ein wenig auskühlen. Und in der Zwischenzeit können wir mal unseren Blätterteig aufrollen und halbieren. Dann nehmen wir unseren Bergkäse und raspeln den mal in eher kleinere Stücke. So circa 2/3 unseres Bergkäses verteilen wir mal auf dem Blätterteig und den anderen Teil heben wir mal auf. Darauf verteilen wir im Anschluss unser Sauerkraut und wenn wir das gemacht haben, kommt Waldviertler drauf und auf die Waldviertler kommt mal nochmals etwas Sauerkraut drauf und im Anschluss verschließen wir das Ganze zu einem Päckchen, sodass mehr oder weniger auch ein bisschen vom Käse nach oben kommt. Also ja, einfach zusammenrollen aus Päckchenformen, wie es euch leichter fällt. Das kommt dann ganz darauf an, wie groß der Blätterteig ist. Und zu guter Letzt, wenn wir das dann verschlossen haben, nehmen wir den restlichen Käse und den verteilen wir einfach auf der Oberseite unserer Würstel im Schlafrock. Ja, das Ganze kommt dann noch auf ein Backblech. Und das schieben wir dann, sobald wir die Temperatur erreicht haben, ins Rohr hinein und lassen es dort so 25 Minuten einmal schön durchbacken. Im Anschluss erhöhen wir die Temperatur auf 200 Grad Celsius Ober-Unterhitze und lassen die Wurst nochmal für so maximal 10 Minuten drinnen. Wenn ihr es durchaus ein bisschen stärker gebräunt haben wollt oder euer Ofen ja, ein bisschen so ist, dass er halt vielleicht bei 200 Grad nicht so heiß wird, wie man es einstellen kann. Kein Problem, wenn die Backzeit ein bisschen verlängert wird. Ja, und das Gericht kann man dann im Anschluss frisch servieren. Und das Tolle an dem ist, man hat in der Mitte die deftige, die rauchige Wurst, rundherum ein eher süßes Sauerkraut. Und da hat man dann wieder rundherum oder hier im unteren Bereich den herzhaften Bergkäse. Also ich finde eine total tolle Kombination an Geschmacksrichtungen. Ich mag es total gern, allein weil ich Sauerkraut- und Waldviertler-Fan bin. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, probiert es mal aus. Es ist wirklich einfach zu machen und schmeckt, wie ich finde, einfach super. Ich hoffe, ich konnte euch mit der heutigen Folge die Wiener Würstelstandwelt etwas näher bringen. Und habe euch das Ganze ja schmackhaft gemacht, wenn ihr mal in Wien seid oder schon lange nicht mehr dort wart, dass ihr wieder mal hinschaut. Der Würstelstand ist wirklich eine tolle Institution, ob für einen Snack am Vormittag, am Nachmittag oder wenn man in der Nacht unterwegs ist. Der Würstelstand ist immer ein idealer Ort. Ich wünsche euch wie immer viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Weitere Details zur aktuellen Folge findet ihr unter tweezer.at. Für Fragen, Anregungen, Lob oder Beschwerden könnt ihr mich gerne über die Website kontaktieren oder über die sozialen Medien. Bei Twitter unter @tweezer.at, bei app.net unter @tweezer und auch über Facebook unter Tweezers Kulinarium.